Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Jena, den 28. Februar 93. Ich werde dich in einigen Wochen mit einem neuen Werk von Kant überraschen, das dich sehr in Verwunderung setzen wird. Es wird hier gedruckt und ich habe die Hälfte, denn so weit ist es fertig, durchlesen. Der Titel ist Philosophische Religionslehre und der Inhalt, solltest du es glauben, die scharfsinnigste Exegesis des christlichen Religionsbegriffs aus philosophischen Gründen. Kant, wie du schon mehrmals an ihm hast bemerken können, liebt sehr, Schriftstellen einen philosophischen Sinn zu geben. Es ist ihm, wie man bald sieht, nicht sowohl darum zu tun, die Autorität der Schrift dadurch zu unterstützen, als vielmehr die Resultate des philosophischen Denkens dadurch an die Kindervernunft anzuknüpfen und gleichsam zu popularisieren. Er scheint mir von einem Grundsatz dabei geleitet zu werden, den du sehr liebst, nämlich von diesem, das Vorhandene nicht wegzuwerfen, solange noch eine Realität davon zu erwarten ist, sondern es vielmehr zu veredeln. Ich achte diesen Grundsatz sehr, und du wirst sehen, dass Kant ihm Ehre machte, aber ob er überhaupt wohl daran getan hat, die christliche Religion durch philosophische Gründe zu unterstützen, zweifle ich sehr. Alles, was man von der bekannten Beschaffenheit der Religionsverteidiger erwarten kann, ist, dass sie die Unterstützung annehmen, die philosophischen Gründe aber verwerfen werden, und so hat Kant weiter nichts getan, als das morsche Gebäude der Dummheit gepflegt. Übrigens hat die Schrift mich hingerissen, und ich kann die übrigen Bogen kaum erwarten. Zwar ist einer seiner ersten Grundsätze darin empörend für mein und wahrscheinlich auch dein Gefühl. Er behauptet nämlich eine Propension des menschlichen Herzens zum Bösen, dass er das radikale Böse nennt und das mit den Reizungen der Sinnlichkeit ganz und gar nicht verwechselt werden darf. Er setzt es über die Sinnlichkeit hinaus in die Person des Menschen als den Sitz der Freiheit. Doch du wirst selbst lesen, gegen seine Beweise lässt sich nichts einwenden, so gern man auch wollte. Übrigens wird er bei den Theologen wenig Dank verdient haben, denn er hebt alle eigene Autorität des Kirchenglaubens auf und macht den reinen Vernunftglauben zu seinem höchsten Ausleger, gibt auch sehr deutlich zu verstehen, dass der Kirchenglaube bloß von subjektiver Gültigkeit sei und es besser wäre, wenn er entbehrt werden könnte. Aber weil er überzeugt ist, dass er nicht entbehrlich sei, noch sobald es werden würde, so macht er es zu einer Gewissenspflicht, ihn zu respektieren. Der Logos, die Erlösung als philosophische Mythe, die Vorstellung des Himmels und der Hölle, das Reich Gottes und alle diese Vorstellungen sind aufs Glücklichste erklärt. Ich weiß nicht, ob ich dir schon davon geschrieben habe, dass ich damit umgehe, eine Theodizee zu machen. Womöglich, so geschieht es noch dieses Frühjahr, um sie meinen Gedichten einzuverleiben, wovon ich diesen Sommer eine sehr schöne Edition bei Crusius veranstalte. Auf diese Theodizee freue ich mich sehr, denn die neue Philosophie ist gegen die Leibnizsche viel poetischer und hat einen weit größeren Charakter. Außer dieser Theodicee trage ich mich noch mit einem anderen Gedichte, gleichfalls philosophischen Inhalts, wovon noch mehr zu erwarten ist, aber davon kann ich dir jetzt noch nichts schreiben. Erlauben es meine Umstände, so bring ich es auch noch in meine Sammlung. Wenn du Jakob und sein Herr von Diderot den Mylius übersetzt hat, denn Französisch ist es noch nicht heraus, zu lesen bekommen kannst, so lies ihn doch. Auch der Minna wird er viel Freude machen. Ich habe mich sehr daran ergötzt. Diesen Sommer logieren wir außerhalb der Stadt in einem angenehmen Gartenhause. Meine zweite Schwester wird bei mir sein und vielleicht behalte ich sie ganz. Ich werde dann mehr en Familie leben und weniger Lärm um mich haben, weil ich dann keine Tischgenossen mehr nehme. Da meine Frau auch oft nicht wohl ist, so ist es mir ein Trost, jemand, der mir attachiert und doch gesund ist, um mich zu wissen. Ob ich auf den Sommer oder Herbst nach meinem Vaterland reise, wird auf meine Gesundheit ankommen, die schon seit 3 Wochen den Einfluss des Frühjahrs nicht aufs Beste empfindet. Der Tod des jungen Ludwigs, der nach Kurland gegangen ist, wird hier widerrufen, und ich wünschte recht sehr, dass dem armen Teufel nichts geschehen wäre. Eben erfahre ich aus Dorschens Brief den komischen Missverstand. Mit Mainz sieht es noch immer sehr trübe aus. Der Kurfürst ist gegenwärtig in Erfurt, wo auch der Koadjutor wieder angekommen ist. Der letzte zieht nur die Hälfte seines Gehalts und konnte vorher mit dem Ganzen nie ausreichen. Weiß der Himmel, wie es damit noch werden mag. Finde ich noch Zeit, so lege ich die Fortsetzung meiner Theorie bei. Aber nun ist es auch an dir, darüber zu resonieren. Schiller. Die Nachricht von Hubern hat mich erschreckt. Er ist auf dem Weg, einen höchst unglücklichen Schritt zu tun, von welcher Seite man es auch betrachtet. Es ist mit Gewissheit vorherzusehen, dass beide Leute sich im ersten halben Jahre unerträglich sein werden. Und dann noch seinen Abschied zu fordern. Wo will er hingehen? Wo wird er, nachdem er durch seine Mainzer Verbindungen und vollends durch eine Heirat mit der F sich in einen zweideutigen Ruf gebracht hat, Dienste finden? Will er von seiner Schriftstellerei leben? Da wird er schmale Bissen essen müssen. Die Forstern hat nichts und will mit ihren Kindern sich von ihm ernähren lassen, da er sich selbst nicht helfen kann. Ich weiß in aller Welt nicht, wo er hinaus will. Vielleicht hofft er, bei einer Universität unterzukommen, aber als ein Extraordinarius wird er sich dadurch sehr schlecht verbessern, und zum Ordinarius ist nirgends Hoffnung, denn er hat ja nichts gelernt. Ich werde alles anwenden, ihm dieses begreiflich zu machen. Ich fürchte aber, es ist schon nicht mehr Zeit. Weißt du nicht, ob er vielleicht den Abschied nehmen musste, um ihn nicht ungefordert zu erhalten? Da man dir sogar aus der Verbindung mit ihm ein Verbrechen machen will, so muss man von ihm schon sehr viel Böses denken. Auf seine Eltern soll er sich ja nicht verlassen, das ist ein elendes Pack Menschen, die ihn lieber desperat werden lassen, ehe sie einen Heller für ihn bezahlen. Ich finde es in jedem Betracht auch selbst für ihn nicht ratsam, dass er nach Dresden geht. Er geht ja dort den empfindlichsten Kränkungen entgegen. Zu euch darf er ganz und gar nicht, und das wird sich ihm, denke ich, begreiflich machen lassen. Zugleich mit deinem Briefe ist auch einer an ihn unter meiner Adresse bei mir angelangt, der der Aufschrift nach von seinen Eltern ist. Vermutlich hat er selbst ihn an mich adressieren lassen. Ich erwarte ihn also gewiss. Die Inlage war schon fertig, ehe dein Brief ankam. Ich lege sie also bei. Auf den ersten Teil deines Briefes soll dir, wie ich hoffe, mein letztes Paket antworten. Es. Erstens. Das Schöne der Kunst. Es ist von zweierlei Art. A. Schönes der Wahl oder des Stoffes, Nachahmung des Naturschönen. B. Schönes der Darstellung oder Form, Nachahmung der Natur. Ohne das Letztere gibt es keinen Künstler. Beides vereinigt macht den großen Künstler. Das Schöne der Form oder der Darstellung ist der Kunst eigen. Das Schöne der Natur, sagt Kant sehr richtig, ist ein schönes Ding. Das Schöne der Kunst ist eine schöne Vorstellung von dem Dinge. Das Ideal Schöne, könnte man hinzusetzen, ist eine schöne Vorstellung von einem schönen Ding. Bei dem Schönen der Wahl wird darauf gesehen, was der Künstler darstellt. Bei dem Schönen der Form, der Kunst Schönheit, stricte sic dicta, wird bloß darauf gesehen, wie er darstellt. Das Erste, kann man sagen, ist eine freie Darstellung der Schönheit. Das Zweite eine freie Darstellung der Wahrheit. Da sich das Erste mehr auf die Bedingungen des Naturschönen einschränkt, das Letzte aber der Kunst eigentümlich zukommt, so handle ich von diesem zuerst. Denn erst muss gezeigt werden, was den Künstler überhaupt macht, ehe man von dem großen Künstler spricht. Schön ist ein Naturprodukt, wenn es in seiner Kunstmäßigkeit frei erscheint. Schön ist ein Kunstprodukt, wenn es ein Naturprodukt frei darstellt. Freiheit der Darstellung ist also der Begriff, mit dem wir es hier zu tun haben. Man beschreibt einen Gegenstand, wenn man die Merkmale, die ihn kenntlich machen, in Begriffe verwandelt und zur Einheit der Erkenntnis verbindet. Man stellt ihn dar, wenn man die verbundenen Merkmale unmittelbar in der Anschauung vorlegt. Das Vermögen der Anschauungen ist die Einbildungskraft. Ein Gegenstand heißt also dargestellt, wenn die Vorstellung derselben unmittelbar vor die Einbildungskraft gebracht wird. Frei ist ein Ding, das durch sich selbst bestimmt ist oder so erscheint. Frei dargestellt heißt also ein Gegenstand, wenn er der Einbildungskraft als durch sich selbst bestimmt vorgehalten wird. Aber wie kann er ihr als durch sich selbst bestimmt vorgehalten werden, da er selbst nicht einmal da ist, sondern in einer anderen bloß nachgeahmt wird, da er nicht in Person, sondern durch einen Repräsentanten sich vorstellt? Das Kunstschöne nämlich ist nicht die Natur selbst, sondern nur eine Nachahmung derselben in einem Medium, das von dem Nachgeahmten Materialita ganz verschieden ist. Nachahmung ist die formale Ähnlichkeit des Material Verschiedenen. Notabene Architektur, schöne Mechanik, Gartenkunst, Tanzkunst und dergleichen dürfen für keine Einwendung gelten, denn dass auch diese Künste sich demselben Prinzipe unterordnen, ob sie gleich entweder ein Naturprodukt nachahmen oder kein Medium dazu brauchen, wird in der Folge sehr evident werden. Die Natur des Gegenstandes wird also in der Kunst nicht selbst in ihrer Persönlichkeit und Individualität, sondern durch ein Medium vorgestellt, welches wieder a. seine eigene Individualität und Natur hat, b. von dem Künstler abhängt, der gleichfalls als eine eigene Natur zu betrachten ist. Der Gegenstand wird also durch die dritte Hand vor die Einbildungskraft gestellt, und da sowohl der Stoff, worin er nachgeahmt wird, als der Künstler, der diesen Stoff bearbeitet, ihre eigene Natur besitzen und nach ihrer eigenen Natur wirken, wie ist es möglich, dass die Natur des Gegenstandes dennoch rein und durch sich selbst bestimmt kann vorgestellt werden? Der darzustellende Gegenstand legt seine Lebendigkeit ab, er ist nicht selbst gegenwärtig, sondern seine Sache wird durch einen ihm ganz unähnlichen fremden Stoff geführt, auf den es ankommt, wie viel jener von seiner Individualität retten oder einbüßen soll. Nun kommt also die fremde Natur des Stoffes dazwischen, und nicht dieser allein, sondern auch die ebenso fremde Natur des Künstlers, der diesem Stoffe seine Form zu geben hat. Alle Dinge aber wirken notwendig nach ihrer Natur. Es sind also hier dreierlei Naturen, die miteinander ringen: die Natur des Darzustellenden, die Natur des darstellenden Stoffes und die Natur des Künstlers, welcher jene beiden in Übereinstimmung bringen soll. Es ist aber bloß die Natur des Nachgeahmten, was wir an einem Kunstprodukt zu finden erwarten. Und das will eigentlich der Ausdruck sagen, dass es durch sich selbst bestimmt der Einbildungskraft vorgestellt werde. Sobald aber entweder der Stoff oder der Künstler ihre Naturen mit einmischen, so erscheint der dargestellte Gegenstand nicht mehr als durch sich selbst bestimmt, sondern Heteronomie ist da. Die Natur des Repräsentierten erleidet von dem Repräsentierenden Gewalt, sobald dieses seine Natur dabei geltend macht. Ein Gegenstand kann also nur dann frei dargestellt heißen, wenn die Natur des Dargestellten von der Natur des Darstellenden nichts gelitten hat. Die Natur des Mediums oder des Stoffes muss also von der Natur des Nachgeahmten völlig besiegt erscheinen. Nun ist es aber bloß die Form des Nachgeahmten, was auf das Nachahmende übertragen werden kann. Also ist es die Form, welche in der Kunstdarstellung den Stoff besiegt haben muss. Bei einem Kunstwerke also muss sich der Stoff, die Natur des Nachahmenden in der Form des Nachgeahmten, der Körper in der Idee, die Wirklichkeit in der Erscheinung verlieren. Der Körper in der Idee, denn die Natur des Nachgeahmten ist an dem nachahmenden Stoffe nichts Körperliches, sie existiert bloß als Idee an demselben, und alles Körperliche an diesem gehört bloß ihm selbst und nicht dem Nachgeahmten an. die Wirklichkeit in der Erscheinung. Wirklichkeit heißt hier das Reale, welches an einem Kunstwerke immer nur die Materie ist und dem Formalen oder der Idee, die der Künstler in dieser Materie ausführt, muss entgegengesetzt werden. Die Form ist an einem Kunstwerk bloße Erscheinung, das ist, der Marmor scheint ein Mensch, aber er bleibt in der Wirklichkeit Marmor. Frei also wäre die Darstellung, wenn die Natur des Mediums durch die Natur des Nachgeahmten völlig vertilgt erscheint, wenn das Nachgeahmte seine reine Persönlichkeit auch in seinem Repräsentanten behauptet, wenn das Repräsentierende durch völlige Ablegung oder vielmehr Verleugnung seiner Natur sich mit dem Repräsentierten vollkommen ausgetauscht zu haben scheint, kurz, wenn nichts durch den Stoff, sondern alles durch die Form ist. Ist an einer Bildsäule ein einziger Zug, der den Stein verrät, der also nicht in der Idee, sondern in der Natur des Stoffes gegründet ist, so leidet die Schönheit, denn Heteronomie ist da. Die Marmornatur, welche hart und spröd ist, muss in der Natur des Fleisches, welches biegsam und weich ist, völlig untergegangen sein, und weder das Gefühl noch das Auge darf daran erinnert werden. Ist an einer Zeichnung ein einziger Zug, der die Feder oder den Griffel, das Papier oder die Kupferplatte, den Pinsel oder die Hand, die ihn führte, kenntlich macht, so ist sie hart oder schwer. Ist an ihr der eigentümliche Geschmack des Künstlers, die Künstlernatur sichtbar, so ist sie manieriert, leidet nämlich die Beweglichkeit eines Muskels in einem Kupferstich durch die Härte des Metalls oder durch die schwere Hand des Künstlers, so ist die Darstellung hässlich, weil sie nicht durch die Idee, sondern durch das Medium bestimmt worden ist, leidet die Eigentümlichkeit des darzustellenden Objekts durch die Geisteseigentümlichkeit des Künstlers, so sagen wir, die Darstellung sei manieriert. Das Gegenteil der Manier ist der Stil, der nichts anderes ist als die höchste Unabhängigkeit der Darstellung von allen subjektiven und allen objektiv zufälligen Bestimmungen. Reine Objektivität der Darstellung ist das Wesen des guten Stils, der höchste Grundsatz der Künste. Der Stil verhält sich zur Manier, wie sich die Handlungsart aus formalen Grundsätzen zu einer Handlungsart aus empirischen Maximen, subjektiven Grundsätzen verhält. Der Stil ist eine völlige Erhebung über das Zufällige zum Allgemeinen und Notwendigen. Aber unter dieser Erklärung des Stils ist auch schon das Schöne der Wahl mitbegriffen, wovon jetzt noch nicht die Rede sein soll. Der große Künstler, könnte man also sagen, zeigt uns den Gegenstand, seine Darstellung hat reine Objektivität. Der Mittelmäßige zeigt sich selbst, seine Darstellung hat Subjektivität. Der Schlechte seinen Stoff. Die Darstellung wird durch die Natur des Mediums und durch die Schranken des Künstlers bestimmt. Alle diese drei Fälle werden an einem Schauspieler sehr anschaulich. Erstens. Wenn Eckhoff oder Schröder den Hamlet spielten, so verhielten sich ihre Personen zu ihrer Rolle wie der Stoff zur Form, wie der Körper zur Idee, wie die Wirklichkeit zur Erscheinung. Eckhoff war gleichsam der Marmor, aus dem sein Genie einen Hamlet formte, und weil seine des Schauspielers Person in der künstlichen Person Hamlets völlig unterging, weil bloß die Form der Charakter Hamlets und nirgends der Stoff, nirgends die wirkliche Person des Schauspielers zu bemerken war, weil alles an ihm bloß Form, bloß Hamlet war, so sagt man, er spielte schön. Seine Darstellung war im großen Stil, weil sie erstlich völlig objektiv war und nichts Subjektives sich mit einmischte. Zweitens, weil sie objektiv notwendig, nicht zufällig war, wovon die Erläuterung bei einer andern Gelegenheit. Zweitens, wenn Madame Albrecht eine Ophelia spielte, so erblickte man zwar die Natur des Stoffes, die Person der Schauspielerin nicht, aber auch nicht die reine Natur des Darzustellenden, die Person der Ophelia, sondern eine willkürliche Idee der Schauspielerin. Sie hatte sich nämlich einen subjektiven Grundsatz, eine Maxime gemacht, den Schmerz, den Wahnsinn, den edlen Anstand gerade so vorzustellen, ohne sich darum zu bekümmern, ob dieser Vorstellung Objektivität zukommt oder nicht. Sie hat also nur Manier, keinen Stil gezeigt. Drittens, wenn Herr Brück einen König spielt, so sieht man die Natur des Mediums über die Form, die Rolle des Königs herrschen, denn aus jeder Bewegung blickt der Schauspieler, der Stoff, ekelhaft und stümperhaft hervor. Man sieht sogleich die niedrige Wirkung des Mangels, weil es dem Künstler, hier dem Verstand des Schauspielers, an Einsicht fehlt, den Stoff, den Körper des Schauspielers einer Idee gemäß zu formen. Die Darstellung ist also elend, weil sie zugleich die Natur des Stoffes und die subjektiven Schranken des Künstlers offenbart. Bei zeichnenden und bildenden Künsten fällt es leicht genug in die Augen, wie viel die Natur des Darzustellenden leidet, wenn die Natur des Mediums nicht völlig bezwungen ist. Aber schwerer dürfte es sein, diesen Grundsatz nun auch auf die poetische Darstellung anzuwenden, welche doch schlechterdings daraus abgeleitet werden muss. Ich will versuchen, dir einen Begriff davon zu geben. Auch hier, versteht sich, ist noch gar nicht von dem Schönen der Wahl die Rede, sondern bloß von dem Schönen der Darstellung. Es wird also vorausgesetzt, der Dichter habe die ganze Objektivität seines Gegenstandes wahr, rein und vollständig in seiner Einbildungskraft aufgefasst. Das Objekt stehe schon idealisiert, das ist in reine Form verwandelt vor seiner Seele, und es komme bloß darauf an, es außer sich darzustellen. Dazu wird nun erfordert, dass dieses Objekt seines Gemüts von der Natur des Mediums, in welchem es dargestellt wird, keine Heteronomie erleidet. Das Medium des Dichters sind Worte, also abstrakte Zeichen für Arten und Gattungen, niemals für Individuen, und deren Verhältnisse durch Regeln bestimmt werden, davon die Grammatik das System enthält, dass zwischen den Sachen und den Worten keine materiale Ähnlichkeit Identität stattfindet, macht gar keine Schwierigkeit, denn diese findet sich auch nicht zwischen der Bildsäule und dem Menschen, dessen Darstellung sie ist. Aber auch die bloß formale Ähnlichkeit, Nachahmung, ist zwischen Worten und Sachen so leicht nicht. Die Sache und ihr Wortausdruck sind bloß zufällig und willkürlich, wenige Fälle abgerechnet, bloß durch Übereinkunft miteinander verbunden. Indessen würde auch dies nicht viel zu bedeuten haben, weil es nicht darauf ankommt, was das Wort an sich selbst ist, sondern welche Vorstellung es erweckt. Gäbe es also überhaupt nur Worte oder Wortsätze, welche uns den individuellsten Charakter der Dinge, ihre individuellsten Verhältnisse und kurz die ganze objektive Eigentümlichkeit des Einzelnen vorstellten, so käme es gar nicht darauf an, ob dies durch Konvenienz oder aus innerer Notwendigkeit geschähe. Aber eben daran fehlt es, sowohl die Worte als ihre Biegungs- und Verbindungsgesetze sind ganz allgemeine Dinge, die nicht einem Individuum, sondern einer unendlichen Anzahl von Individuen zum Zeichen dienen. Noch weit misslicher steht es um die Bezeichnung der Verhältnisse, welche nach Regeln bewerkstelligt wird, die auf unzählige und ganz heterogene Fälle zugleich anwendbar sind und nur durch eine besondere Operation des Verstandes einer individuellen Vorstellung angepasst werden. Das darzustellende Objekt muss also, ehe es vor die Einbildungskraft gebracht und in Anschauung verwandelt wird, durch das abstrakte Gebiet der Begriffe einen sehr weiten Umweg nehmen, auf welchem es viel von seiner Lebendigkeit, sinnlichen Kraft verliert. Der Dichter hat überall kein anderes Mittel, um das Besondere darzustellen, als die künstliche Zusammensetzung des Allgemeinen. Der eben jetzt vor mir stehende Leuchter fällt um, ist ein solcher individueller Fall, durch Verbindung lauter allgemeiner Zeichen ausgedrückt. Die Natur des Mediums, dessen der Dichter sich bedient, besteht also in einer Tendenz zum Allgemeinen und liegt daher mit der Bezeichnung des Individuellen, welches die Aufgabe ist, im Streit. Die Sprache stellt alles vor den Verstand und der Dichter soll alles vor die Einbildungskraft bringen, darstellen. Die Dichtkunst will Anschauungen, die Sprache gibt nur Begriffe. Die Sprache beraubt also den Gegenstand, dessen Darstellung ihr anvertraut wird, seiner Sinnlichkeit und Individualität und drückt ihm eine Eigenschaft von ihr selbst, Allgemeinheit, auf, die ihm fremd ist. Sie mischt, um mich meiner Terminologie zu bedienen, in die Natur des Darzustellenden, welche sinnlich ist, die Natur des Darstellenden, welche abstrakt ist, ein und bringt also Heteronomie in die Darstellung desselben. Der Gegenstand wird also der Einbildungskraft nicht als durch sich selbst bestimmt, also nicht frei vorgestellt, sondern gemodelt durch den Genius der Sprache, oder er wird gar nur vor den Verstand gebracht, und so wird er entweder nicht frei dargestellt oder gar nicht dargestellt, sondern bloß beschrieben. Soll also eine poetische Darstellung frei sein, so muss der Dichter die Tendenz der Sprache zum Allgemeinen durch die Größe seiner Kunst überwinden und den Stoff, Worte und ihre Flexions- und Konstruktionsgesetze durch die Form, nämlich die Anwendung derselben, besiegen. Die Natur der Sprache, eben diese ist ihre Tendenz zum Allgemeinen, muss in der ihr gegebenen Form völlig untergehen. Der Körper muss sich in der Idee, das Zeichen in dem Bezeichneten, die Wirklichkeit in der Erscheinung verlieren. Frei und siegend muss das Darzustellende aus dem Darstellenden hervorscheinen und trotz allen Fesseln der Sprache in seiner ganzen Wahrheit, Lebendigkeit und Persönlichkeit vor der Einbildungskraft dastehen. Mit einem Wort, die Schönheit der poetischen Darstellung ist freie Selbhandlung der Natur in den Fesseln der Sprache. Die Fortsetzung künftigen Posttag.